weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um Oper gehen, aber auch um Symphonie. Und zwar Maestro Max Forzini leitet sowohl die St. Pete Opera in St. Petersburg, Florida, als auch St. Petersburg, wo er auch Aufführungen hat mit dem Tampa Bay Symphony Orchester. Das ist ein Freiwilligenorchester und Mark leitet das seit vielen Jahren. Und wir haben das große Glück, diese beruflichen Menschen, die auch im Orchester spielen, zu erleben. Und zwar üben sie jede Woche dienstags, hat man mir gesagt. Und ich kenne einen der Bassisten. Und dieser Herr hat mich also da quasi eingeführt. Das war auch sehr schön. Und ich freue mich, Ihnen zu sagen, schauen Sie auch auf das Programm. Aber vor allem geht es heute um Lucia di Lammermoor, die in diesem Sommer, nämlich im Juni 2024, am 7. bis 11. Juni hier stattfinden, und zwar im Palladium Theater in St. Petersburg, Florida. Die Eröffnung, die Premiere ist am 7. Juni um 8 Uhr abends und am Sonntag, dem 9. ist eine Matinee nachmittags um 2 und die letzte Veranstaltung ist immer dienstags dann daraufhin und das ist am 11. Juni um 7.30 Uhr abends. Also eine halbe Stunde früher seien Sie da. Und morgens können Sie auch mit dem Maestro sich über Lucia di Lammermoor ein bisschen unterhalten. Und das ist im Opera Central und das ist am 31. Mai um 11 Uhr morgens. Also da kann man sich schon einführen lassen, denn es geht um Mord, um Verrücktheit in Donizettis Meisterwerk. Und zwar ist das auf Sir Walter Scotts Bride of Lammermoor basierend, diese Geschichte. Und um die Ehre bzw. auch das Geld der Familie zu retten, geht Enrico Ashton seiner Schwester zur Hand und gibt sie einem schottischen Nobelmann. Und zwar statt ihres Elgados, den Mann, den sie liebt und der ein Mitglied einer Rivalenfamilie ist. Also, das große Drama findet statt. Diese Oper fand dieses Jahr bereits schon einmal in der Tampa-Bucht statt, nämlich in Sarasota. Und nun können Sie sie also in St. Petersburg im Palladium-Theater von der St. Pete Opera aufgeführt in dieser Produktion sehen. Und wir hoffen, dass Sie auch die kommende Saison der St. Pete Opera sich bereits anschauen. Da gibt es schon einiges, was man vorkaufen kann. Und vielleicht schauen Sie mal in die stpeteopera.org, wo Sie dann dort die neuen Programme auch finden fürs kommende Jahr. Aber im Sommer immer eine Live-Oper und wie gesagt im Juni 2024. Und wir freuen uns ganz wunderbar, Ihnen jetzt nicht nur Max Forzini vorzuführen, sondern ich bin auf dem Wege zu ihm Adam Ciofari begegnet. Damals, als wir uns unterhalten haben, ging es um die lustige Witwe. Das ist schon einige Jahre her. Und Adam war die Bühnenregie. Und Adam ist inzwischen an der Sarasota Oper angestellt. Das heißt, er selber ist Bariton und auch Regisseur, Bühnenregisseur, und Marc und er kennen sich auch schon lange. Und wie gesagt, alles bleibt in der Tampabucht Ihnen allen enthalten, denn diese Herrschaften finden Sie immer und immer wieder. Auch die fantastischen Sänger von Hannah Brammer, die also in Sarasota begann und dann auch an der St. Pete Opera gesungen hat, jetzt Opera Tampa im Jahre 2024. Überall finden Sie ausgezeichnete Sänger, die hier wirklich auf den Bühnen stehen und sie immer wieder erleben können. Nun freuen Sie sich auf Lucia di Lammermoor und vor allem auf das nette Gespräch, das ich auf Deutsch mit Adam Schofari und auf Englisch mit Maestro Sforzini, Marc Sforzini hatte. Und ich bin Susanne Nielsen und wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei unserem Interview. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht mein Interview in Richtung Lustige Witwe. Und ich bin ins Palladium Theater gefahren, wo eine technische Probe war. Und da saßen einige der Sänger zusammen. Und ich fand mich in einem Raum, wo auch Adam Schofari war. Und den haben wir schon einmal in unserer Sendung interviewt, nämlich damals zu Don Giovanni. Und hier geht es um die St. Petersburg Oper, und zwar in St. Petersburg, Florida, und die Aufführung der Lustigen Witwe im Oktober 2019. Und Adam Schofari ist nicht Sänger, er war Masetto in Don Giovanni in der letzten Saison, sondern Adam Schofari ist in diesem Falle die Bühnenregie. Und das hat ihm viel Spaß gemacht und er erzählt uns ein klein wenig davon. Ich, wie gesagt, traf ihn unverhofft im Raum, im Palladium, wo sie sich alle aufgehalten haben, und wartete eigentlich auf Maestro Sforzini, Marc Sforzini, der kein Deutsch kann. Und da ist natürlich diese Einleitung auf Deutsch mit Adam Schofari wunderbar, und wir freuen uns auf dieses Interview. Wir sind jetzt zusammen im Palladium Theater. Und Ihr Name ist? Herr Adam Schofari. Herr Schofari, Sie sind der Stage Director, ja? Sie machen Bühnenregie, Bühnenregisseur, ja, das ist super. Ja. Und das ist hier ein auf Englisch gesungene Lustige Witwe, ne? Ja, Englisch Text von Ted und Dina Puffer. Okay. Aber die Musik von Franz Lehár. Okay. Ja, und wir haben die letzte drei Wochen, wir haben geprobt. Und jetzt sind wir fast am Ende und nächste Woche gibt's die Aufführung. Genau. Nächster Freitag ist der erste Vorstellung. Mhm. Und es ist eine Operetta in drei Akten. Mhm. Und es ist mein zweites Mal als Regisseur in Lustige Witwe. Ach, tatsächlich. Mein erster war letzte Januar in Columbus, Ohio. Oh, sehr schön. Es ist mein Das ist ein Florida-Debüt, kann man sagen. Also, als Regisseur. Denn Sie sind auch Sänger, ja? Letzte Spielzeit, Oktober, ich habe Masetto gesungen. Genau, und das war Don Giovanni? Mhm. Und das war letzte Oktober, und wir haben ein ganz tolles Cast, Besetzung. Super Besetzung, und es war wirklich ein super Don Giovanni. Und ich habe noch nicht so viel gelacht in Don Giovanni. Eigentlich war es komischer, als ich gedacht habe. Haben Sie gesehen? Ich habe es natürlich gesehen, ja. Aber das ist also nicht jetzt Lustige Witwe, sondern Don Giovanni. Den habe ich schon oft gesehen, aber so gut war der noch nie. Also das war wirklich, wirklich sehr schön. Mm. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Und jetzt die Lustige Witwe wird hoffentlich lustig. Sehr lustig, ja. Diese Besetzung, sie haben viele komische Szenen. Wir haben zwei Sopranen, zwei Tenoren. Es ist ein bisschen das kommt nicht so oft. Wie Puccini, La Rondine ist, aber ja, Rondine und Lustige Witwe, zwei Sopranen, zwei Tenoren, das ist alles. Okay. Ja, und wir haben Kelly Butler Katie Shelley, Jesse Donner, das ist ein deutsches Name. Das wankelt, ja. Und wir haben Jean Seeschutz auf Deutsch, ich glaube hier in USA ist Seeschutz. Und Pedro Barbosa als Camille Roussillon. Und ich muss nicht vergessen, Matthew McGee als Niegush. Und das ist Comic Relief. Ja. Na, das ist schön, wenn man auch weiß, dass man sich auf die verlassen kann, dass die auch sehr gut sind. Ne? Wenn man schon gearbeitet hat miteinander oder wenn man auch weiß, dass das Stück soll ja nun die Leute animieren. Und wenn ein deutsches Stück kommt, ein Stück, was eigentlich auf Deutsch ist, dann wenn es auf Englisch gesungen wird, das ist immer noch ein bisschen ein etwas anderes. Ja. Ist das besser, ist das schlechter? Was ist das für das Publikum? Hier in den USA ist es besser auf Englisch. Okay. Ich glaube, der Text, der Dialog und Musik, weil... schwieriger, wenn man sich das lesen muss und sehen. Ja, genau. Wir haben Englischtext auf der Titel. Aber ich hoffentlich die Besetzung hat gute Aussprache, ja, gute Diktion. Ja, und das muss man also sehen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, aber auch natürlich diese Hilfe für die Leute, die Oper nicht kennen oder Operette nicht kennen, dass man das auch hört. Lustige Pfiffe ist sehr... einfache Geschichte. Ja. Wie die Fledermaus von Johann Strauss. Diese zwei, also sie sind mehr als die andere genau. Wie hier in den USA Gilbert und Sullivan auch sehr populär. Ja, absolut. Ja. Und ich meine, lustige Witwe und vor allem auch Fledermaus sind für uns immer Silvester im Weihnachten, die Weihnachtszeit in Wien oder wird immer wieder gegeben. Ja, jede Spielzeit. Jede Spielzeit. Und alle wissen, alles kommt und ich bringe mein Glas Sekt hinterher mit und, und feiere. Und das ist ja die Vorstufe zu Musical eigentlich. Also Operette, ja, nicht? Es ist wie Rodgers und Hammerstein oder Leonard und Lohr. Ja. Alles kommt von dieser Operette-Tradition. Ja. Und wenn wir ganz zurückgehen, eigentlich Mozart und Singspiel. Ja, also die Zauberflöte oder die Entführung aus dem Serail. Genau, so die lustige Witwe ist, wie man sagt, Ancestor. Ja, das ist die Vorstufe. Vorstufe, also es ist eigentlich schon eine Verbandstufe, aber es ist die Vorstufe dafür, ja. Ja, genau. Und ich meine, schwere Opern, das ist für viele Leute immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich liebe gute Geschichten, ich liebe Strauss, ich liebe Capriccio, weil es sind super Geschichten. Ja, Rosenkavalier, ich glaube, es ist 6 Jahre nach Lustige Witwe, dann kommt Rosenkavalier und Ariadne. Naxos 2 Jahre nach da. Und Arabella, Capriccio. Und alle diese Stücke, sie haben viele Walzer. Ja, natürlich. Ja. Und das ist immer schön. Walzer kommt immer gut an. Mhm. Und vor allem auch, wie gesagt, um die Weihnachtszeit. Und jetzt, also lustige Witwe für Sie. Und gibt es dann noch was Neues? Was machen Sie danach? Ich singe mein erster Marcello und La Bohème. Im La Bohème, das kommt nächsten Monat. Dann müssen Sie wieder weinen. Ja. Aber das ist schön, Sie sind ja noch recht jung, nicht? Marcello und dann ich Colline nach ein bisschen komisch, aber ich bin Bass-Bariton. Also manchmal Bariton, manchmal Bass. Ja. Aber das ist flexibel, also das ist doch in den Rollen noch schöner. Oder Bühnenmischer. Aber Sie kennen die Seiten, die beiden Seiten. Mhm. Wenn ich Maler bin und Kunsthistoriker, dann weiß ich, wie das gemacht wird. Genau. Und das ist für mich ist das wahnsinnig schön, dass ich beides auch kann. Ja, genau. Ja, was ist schöner, vor der Bühne oder hinter der Bühne für Sie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, weil in 5 Tage frag mich dann. wenn der Applaus kommt. Ja, genau. Okay, well, vielen Dank für das Intermezzo. Danke. Sie proben ja die ganze Zeit. Eine große Ehre für mich. Aber ich danke Ihnen. Ja. Okay, eine gute Aufführung wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Adam Schofari, der die Bühnenregie übernommen hat für die Lustige Witwe, die Aufführung im St. Pete Opera im Palladium. Und da haben wir uns länger unterhalten, und zwar eben in einem der Räume, das hallt ein bisschen, sodass wir uns ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen müssten. Aber Sie wissen, hinter der Bühne passiert so allerhand. Als ich dann weiterging, da fand ich natürlich Maestro Marc Sforzini, der diese Oper schon lange leitet und der natürlich kein Deutsch kann, aber ein paar Worte. Da habe ich mich natürlich vertan. Jeder kann ein paar Worte Deutsch, und er begrüßte uns gleich damit. Und das ist ein Interview, was ich Ihnen jetzt bringe. Am Mikrofon Susanne Nielsen natürlich. So, wir sitzen hier im Kulturspiegel mit Marc Sforzini, Meister Marc Sforzini. Und Marc Sforzini spricht kein Deutsch. Und deswegen sprechen wir jetzt Englisch. So, how are you, Maestro? Sehr gut. Oh, now see, I'm just telling the Negro speaker. I know, but that's, I only know a little bit. Well, it goes a long way. So I'm doing very well. Okay, well, tell me about that German operetta that you're bringing to us in Die English. Die Lustige Witwe. Yes. Well, you know, I think operetta, it's light opera. It's opera for the people. It was the ancestor of the Broadway American That's musical. That's what I just said, yeah. So I think, you know, translating it into the language of the country that you're doing it in, I think that's very normal. Absolutely. I think, you know, it's great. I'm not Chinese, you know, but hey, it probably make works. It, yes. You know, make it a really fun night at the theater for people. You know, it's nice to remind people that the things we enjoy today, they did sort of evolve out of opera and operetta. We were just going all the way back, yeah. And yeah. Stuff, my goodness. And it was just the joy of music and the joy of having having fun stories too. Yes. The operetta melodies are particularly singable, you know, and I think these were, you know, like number one hits, some of them when they came out, you know, the Merry Widow Waltz, yes. And, you know, I'm off to see Maxine's, and the other big one is, Donny Lo's song, yeah. I'm blanking, oh, Velia, yes, yeah. Velia too, yeah. You know, very popular very tune. Very much so, lots requested. I learned it, you know, from my mother. Oh, that's very nice. You know, and I've talked to a lot of people that say they know about The Merry Widow because they learned the music from their parents. Yes, and grandparents, and, I'm sure too. You know, yeah. This is something when family sat together and they all didn't sit in front of a cell phone while they were sitting with each other. They were actually talking, making music together. I think that's also one of those things. It's a wonderful piece worth saving. Yeah. You know, making sure we don't forget about it. Well, it's the evergreens that, you know, when we talk about the American Songbook, I think in Europe that's what you do. You sit together with operetta melodies and if somebody, did you grow up with a piano in the room? Was there music in your house? Mm-hmm. Where was your mother from? Was she from? Well, my mother is actually of German descent. My father is of Italian descent, as well as a little bit of German and French. Big opera countries, yeah. So that's nice. So did you have a choice? Or I mean, I know you started with the Florida Orchestra. Which is well, I had a choice, you mean, but my profession? Absolutely, yes. Well, my father was a lawyer, please. Yeah, my father was a rocket scientist. Okay. He was an aerospace engineer. Wow. So he worked for the military, then private industry. He worked on the space shuttle and NASA, and ended up teaching aerospace engineering at Auburn University. So he always wanted one of his children to be a scientist, and I was the youngest of seven. But I was very musically inclined. So he didn't push that. He did not push, well, you know, actually to the surprise of my older brothers and sisters, he did not rebel against the idea of me doing music. He actually got supportive of it. You know, when I was a teenager, I was in my last couple of years of high school, he was actually very supportive of it and encouraged me to go that way. And so I think my other brothers and sisters, you know, maybe being older, they had maybe felt more pressure at a different time. time in his life, but, you know, when it came around to me, I don't know what had shifted, but something had shifted, and I guess he gave up on the idea that, you know, one of his children was going to be a scientist. Okay, well, you chose the bassoon, right? Yeah. You wanted as that first instrument you ever played, or were you a piano player? No, I started piano when I was six, and then my first wind instrument was the saxophone in the seventh grade, and then I added the bassoon in the ninth grade. Very nice. Yeah, and I liked to do everything, so I had a little bit of trouble deciding if I was going to go to college and major in jazz on the saxophone, or major on the bassoon, or major in composition. I was interested in composing also. So I loved the piano, but my teacher had kind of given me the dose of reality that I, you know, hadn't done the piano study consistently enough growing up. You know, I was kind of behind, maybe technically, on, you know, what I needed to. Who were you competing with, brothers and sisters or others? No, the world. Yeah, the world. The world stage. You know, I mean, you know, like as she said, you know, she said pianists were a dime a dozen, but good bassoonists were a dime, you know, like dinosaurs. Well, you could have chosen tuba instead. There's all these options. That's true. But that is lovely. And then you ended up in Florida for that. I mean, yeah. Obviously they were in Auburn. I went to Florida State, that's where I got my degree, went right out of school and played principal bassoon in the Sarasota Orchestra, which at the time was called the Florida West Coast Symphony. Yes. And I played about a season and a half there before I won the principal bassoon position with the Florida Orchestra. Yeah, okay. I was still quite young, I was 22 when I won the audition, and 23 when I started. So I was very young when I started there in 1992. Mm-hmm. Wow, that's when I came to Florida. So I should have heard you. I may have still heard you. Yeah, well, I was there 15 years. Yeah. Stuart was playing violin. Yeah. Oh, yes, that a German grandfather. Uh-huh. I never did get to interview him, and then he was gone. Yeah. So, I think he's in Gainesville area. The musicians. Doing well, playing a lot. Wonderful, that's nice. The Florida Orchestra has changed. There are a lot of different... And you decided opera all of a sudden? Or was that something in the making? Well, you know, when I first went to college, one of my bassoon teachers, he had encouraged me to listen to good opera singers to develop my vibrato on the bassoon. And so I started listening to opera singing, and then I did the Blossom Festival two summers with the principal players of the Cleveland Orchestra teach there, and David McGill was a big fan of Maria Callas, and he used to have, you know, the wind players over to his apartment to listen to recordings and point out, you know, the nuances of her phrase shaping and things, you know, that we were supposed to emulate. And then, my senior year in college, I had a love interest that was an opera singer, and so all of these things, in retrospect, it almost making me think that, like, it was meant to be. Sure. You know, like, I would not have guessed it at the time, but in looking back, it seemed like, you know, all these little things happened along the way that were sort of, like, pointing me towards opera. And you crossed paths again after all these years? That's something that would be kind of interesting, wouldn't it? You got me on this path. Right. Well, I think that, you know, then also playing in the Florida Orchestra, we used to play a lot of the opera for Opera Tampa for many years. The Florida Orchestra was the opera orchestra for Opera Tampa. Yes, yes. So I remember working under Anton Coppola as a bassoonist and how impressed I was with him, and, you know, just trying to learn everything I could from being in the orchestra with him and under his leadership, and I could sort of see myself wanting to do that. And so all of those things, and then I had an opportunity in 2005 to conduct the Madama Butterfly we did here at the Palladium, which would sort of become the seed of what would a couple of years later become St. Petersburg Opera Company. And Anton Coppola is still around. I know. He's 100. I know. I was in the Florida Orchestra's principal bassoon when I played the premiere of his Sacco and Vanzetti. Yes. And I remember seeing him on the sidewalk outside of the Stress Center when he was back in town for the next opera after that. And he said, oh, it's the bassoon player with the tone. And he stopped me and he said, I got the recording, and every time the bassoon plays, the tone is just right. And it's, you know, such a nice, wonderful compliment from somebody you respect so much, and who could kind of seem grouchy in the pit when he was rehearsing. Okay. So I will always treasure that compliment I got from Anton Coppola on the sidewalk about my bassoon play. Well, that's really nice, because he, as I said, I was here and he's 101, and it's just, or 102, probably going on 102, so it's just the most amazing thing. Yeah, and if you want to hear a really interesting connection, when I got going in the opera, then I went up to this place in upstate New York in the summer. They were having the Altamura Caruso vocal competition, and they had asked me to come up and be one of the judges, and there were four judges, and one of the other judges was Anton Coppola. And this was like in late 2008, I think, or towards the end of the summer of 2008. And what's really interesting is that there were a bunch of singers there, and they were competing with arias, but also while they were there, they were working on a production of The Merry Widow. Yeah. And Kelly Butler, who is singing The Merry Widow here, was singing Valenciennes in that production 11 years ago. Fantastic. And that was when I first heard her sing. And I remember turning to when she sang her Bellini aria and then the Cavaletta, and it was so gorgeous. And I turned to one of the other judges next to me, and I said, exquisite. And she looked back at me and she said, exquisite. Yeah. So we loved her then, but the first time Kelly actually came to sing with the company was as Queen of the Night in the Magic Flute, and then it's great to have her back now as the Merry Widow. Does she know the story? I think she knows all the little individual bits and pieces of it, yeah. That's cute. Yeah. Well, I'm sure in the opera world, you know, this will happen again and again. You will find each other again. And if somebody lives long enough, we will, you know, come back to your 101st birthday, and we'll all be there to celebrate. Maybe by then you will have written an opera. I don't know. Even making another connection back to 2008, I heard Rochelle Bard sing the Hanna Glavory in that production Coppola was conducting, and then decided to cast her in our 2009 Merry Widow. So that was just another, you know, small coincidence. I think it's serendipity that you all have these fabulous voices right around you, you know, and lucky you to go everywhere and do that. Yes. Well, thank you, Mark. I wish you a very merry widow. Thank you. and I know that the people who listen to what we do are fabulously happy to have you here in St. Petersburg, Florida. Thank you. So thank you again. It was a blast. So, ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Es ging um die lustige Witwe, damals auf Englisch aufgeführt, und das ist schon ein paar Jahre her. Aber jetzt kennen Sie vielleicht ein bisschen besser auch die Namen Max Forzini, Adam Ciuffari und vor allem hier jetzt auch unsere fantastischen Sänger in dem Palladium-Theater, die Sie dann erleben können in Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. Und wir freuen uns, wie gesagt, dass das gleich zweimal in 2024 im Programm war und ist, und Sie können mit dabei sein. Alle Opern mit wunderbaren Sängern, herrlichen Kostümen, sehr schönen Sets und in Hallen, die man eigentlich in Florida sich nur wünschen kann. Am Mikrofon war Susanne Nielsen. Die Lucia di Lammermoor Aufführungen sind am 7. Juni, am 11. und natürlich dazwischen noch am 9. Also die 9. ist der Sonntag, eine Matinee immer um 2, und die anderen beiden Veranstaltungen sind abends. Schauen Sie rein bei www.sanpetersburgopera.org und Sie können dort Karten bestellen und vor allem auch, wer weiß, an der Abendkasse. Es ist inzwischen sehr vieles auch ausverkauft, aber wir wünschen Ihnen, dass Sie mit uns viel Freude an dieser Oper haben werden. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen sagt Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, bleiben Sie gesund und seien Sie nett zueinander. Und wir freuen uns, Produzent Bill Davidson und ich freuen uns, wenn wir Sie bald wiedersehen. Und zwar